immer, das ist der Lauf der Zeit. Es sind die Erinnerungen, wenn ich denke, ich bin in die Schule gegangen, Rote Schule, das war damals eine Hauptschule, ein Jahr Volksschule war drin und das andere war eine Hauptschule. Ne? Und ja, da sind wir halt schon brav hintagelt, ne? Alle Klassen, Hand in Hand, egal, vom Bau, wo wir sie kennt haben, ne? Ja, haben wir sie getroffen, sind miteinander in die Schule gegangen, oder auch nicht. Streitigkeiten hat es überall gegeben, auch unter Schulkindern. Ne? Ja, haben wir sie nicht angeschaut. In zwei Tagen waren wir eh wieder gut, wie es so üblich ist. Streiten Sie auch manchmal? Hier? Ja. Streiten? Ja. Streiten? Na ja, wenn man das Streiten nimmt schon, aber ich glaube, das ist nicht Streiten. Wenn es ein Fremder, Diskussion. Wenn wir manches miteinander reden, dann denken sie, boom, die streiten schon wieder. Wir streiten nicht. Die Männertochter machen, also früher, wenn wir einkaufen waren, lieben gern. Jeder erwagelt den, weil sie will einkaufen, ich will einkaufen, du brauchst mir jetzt lang, ne? Und bei der Kasse treffen wir einander wieder. Ne? Sie war da, kommt von da, ich komme von da, ne? Sie vor mir, du bist schneller wie ich. Ne? Und dann steht die Mutter hinten und meckert, na was ist Fräulein, geht das nicht schneller? Aber sei es doch ruhig da hinten. Und die anderen, die an der Kasse sitzt, die kennt uns ja schon. Wir sind diplomierte Mitarbeiter. Zum Reden haben wir trotzdem bei der Gmahl nichts, weil... Also hallo, ich setze mich schon durch, ja, keine Sorge. Nur ich habe bei mir im Bau jetzt, wie Sie sagen, keine Sachen, die irgendwie gravierend sind. Die kommen eigentlich. Mit den Kindern, wenn Probleme sind, sage ich durch einmal. Magst du das, wenn man das bei dir macht? Jetzt habe ich schon nicht Rücksicht auf die anderen. Ich nehme die Kinder her. Das ist das. Und dann ist es das, dass wir alles Neo-Österreicher haben. Ich nichts verstehe. Was willst du mit dir reden? Und die Kinder kennen besser das wie die Eltern. Dann frage ich mich, wie haben die Wohnung gekriegt? Ich habe das gehabt, wie ich noch in der Ordination gearbeitet habe, bei einem praktischen Arzt. Ist eine Frau gekommen und das Dirndl war 7 Jahre in etwa. Und die hat für die Großmutter übersetzt, was sie wollen haben. Ich habe mit dem Kind geredet, sie hat sie übersetzt, also wir haben uns gut verstanden. Nur mein Chef war halt diesbezüglich oder nicht. Weil wenn er was wissen, soll die Mutter Antwort geben oder die Oma, nicht die Kleine. Die versteht er nicht. Die Kleine ist dann gekommen und hat mir gebraucht, so eine große Rose mit Tropfen drauf. Obwohl ich jetzt seit 2018 bin und von der Ordination draußen. Die Fenster gingen von der Schiffen damals in der Zwischenzeit gesprungen. Und es sind so kleine Erinnerungen, die du halt aufhebst, ob es was bringt. Nein, ihr redet, wenn man da in der Ordination gesprungen aus der Arbeit geht. Und dann ist wo die Bäume sind. In der Ordination viel Leute kennengelernt. Was ist denn so? Das Kommen und Gehen. Ich bin da nicht gegossen. Was ist geboren? Du hast zwischen Degengassen und Wienerstraße. Auf 57 im dritten Stock geboren. Da haben wir den ersten Fliegschritt gemacht, Verbrauchalarm. Ab in den Keller. Seitdem habe ich kaum was von Fenstern. Wie du es immer gesagt hast, wenn ich da hatte, die Wohnung kriegt eben. Ich tue nicht so lange dran. Ich tue nicht so lange dran. Aber ich kriege Zimmer, in St. Weil sie hat das Kabinett für sich gelagert. Aber ich spiele gleich wieder. Und wir haben. Der Vater, mein Bruder und ich Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer. Ich habe Schlafzimmer.